Hast du deine Bücher wiederbekommen, Emiliane? Magst du eine Kastanie? Ich muss wissen, woher du sie gekriegt hast. Von weit her. Was ich wissen muss, auf welchem Schiff sie gekommen sind und wer der Steuermann war. Sie kamen auf einem Schiff mit Namen Tiger. Und der Kapitän war Steuermann und hieß Timon. Aha. Der Kapitän lässt dir sagen, dass du ganz cool bleiben sollst. Und dass die Kastanien von weit her kommen. Von einem Ort mit Namen Aleppo. Sind wir nicht auch schon mal zusammen auf einem Schiff gefahren? War ganz schön überladen. Ein Fahrer, zwei Nonnen, eine Krankenschwester, Rosita hier und ich. Eine dicke Frau mit einem Korb voll Küken und ein Typ, der wie ein Regierungsbeamter aussah. Wer hat Sarah Klein umgebracht? Die Bullen haben noch keine Spur. Der Pförtner schwört, dass außer den angemeldeten Gästen keiner rein oder rausgekommen ist. Auf der Straße?